Kundgabe 4832. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.2.1950. Erproben der Glaubenskraft. Wunderheilungen. Die Kraft des Glaubens müsset ihr erproben, auf dass ihr die Wahrheit meines Wortes auch vertreten könnet der Welt gegenüber. So wie ihr selbst im lebendigen Glauben stehet, so wie ihr wisset, dass ich jedes Gebet erhöre, das voll vertrauend zu mir emporgesandt wird, könnet ihr mich bitten, um was ihr wollet. Euer Glaube selbst garantiert euch die Erfüllung. Nur muss die Bitte aus liebendem Herzen emporsteigen. Also das, was ihr erbittet, muss dem Wohl des Nächsten dienen. Es muss die Liebe zu ihm zugrunde liegen und darf niemals der Eigenliebe entspringen. Machet jede Glaubensprobe. Wo eure Hilfe erforderlich ist, dort gewähret sie. Und was ihr nicht vermögt aus eigener Kraft, das traget mir vor und erbittet dazu die nötige Kraft. Wisset, dass ich sie euch niemals vorenthalte, so ihr nur glaubet und in Liebe wirken wollet. Reine selbstlose Liebe muss euch zu der Hilfe veranlassen, die ihr leisten wollet. Dann werdet ihr krafterfüllt sein und nicht mehr zweifeln an dem Gelingen dessen, was euch sonst als nur Mensch unmöglich wäre. Jeder Zweifel, jede Zaghaftigkeit, jede Hemmung ist Folge eines zu schwachen Glaubens. Dann kann ich euch nicht das Gebet erfüllen, ansonsten ich mir selbst untreu würde, der ich die Erfüllung von einem starken Glauben abhängig gemacht habe. Die Kraft soll von euch selbst ausgehen, auf dass die Mitmenschen erkennen, was ein starker Glaube vermag. Der Glaube kann Berge versetzen. Doch bei euch Menschen ist ein solcher Glaube nicht mehr anzutreffen. Und darum erscheinen euch diese Worte wie eine Redensart. Ihr aber könnet jederzeit die Probe machen, so ihr mich nur in euch gegenwärtig sein lasset durch die Liebe, die dann durch ihre Kraft auch den Glauben stark und unerschütterlich macht. So ihr mich selbst in euch fühlet, wird nicht der leiseste Zweifel des Gelingens euch befallen. Und dann wirket ihr mit mir, und es kann euch nichts misslingen. Jede Tat wird dann wohl vor den Augen der Welt als Wunder gelten, doch es ist nur die natürliche Folge eines innigen Zusammenschlusses mit mir, der euch nun auch zu Kraftempfängern macht in unbegrenztem Maße. Glaubet und leget eine Glaubensprobe ab und beweiset den Mitmenschen die Kraft des Glaubens. Nicht, um Wunder zu wirken, sondern in barmherziger Nächstenliebe solltet ihr diese Glaubensstärke anwenden, die euch wahrlich mächtig sein lässet, weil ich es bin, den ihr nun zur Kraftäußerung veranlasst und der einen starken Glauben nimmermehr zu Schanden werden lässet. Es werden an euch hilfefordernde Menschen herantreten. Ihnen schlagt die Bitten nicht ab. Helfet ihnen, indem ihr in meinem Namen ihnen die Hände aufleget. Helfet ihnen dadurch auch zum festen Glauben und belehret sie, dass der Glaube erst durch die Liebe lebendig wird. Ich setze auf euch, meine Jünger der Endzeit, die große Hoffnung, noch Seelen zu gewinnen, die zum Glauben zurückfinden um des Glaubens willen, den ihr besitzet und der ihnen meine Existenz beweiset. Helfet diesen Seelen, denn ihr könnet es, so ihr euch nur innig mit mir verbindet, um Kraft von mir entgegenzunehmen, die euch zu jeder Leistung befähigt. Erprobet selbst die Kraft des Glaubens, und ihr werdet zum Segen der Mitmenschen wirken können für mich und mein Reich. Amen.